Hoshi say, Eidechse, Bypasse, du musst die Chance nutzen, wie eine Spinne, ne Fliege ins Netz fällt. Ich mein, du nagelst und haust dir auf den Daumen, ouch, willst deswegen aufhören zu nageln? Hör auf zu fragen, lass dich sprechen, die Taten, angemalte Wattekasten und die Steine der Halter, na da am Waldesrand stehen, sehen aus wie gemauerte Elefanten und sie sagten, der Berg ruft. Ich rufe in den Berg, hello, ins Bergwerk. Hello. Ich geh durch die Stadt wie Blut durch dein Herz und leg mir die Seite unter Nase. Und es riecht nach Blumenwiese, eine Teppichweberei in der Türkei. Doch sie riecht eher nach der Kälbertreiberei und ich fälle ein Urteil, die andere nach Brennnessel und Sandale. Doch wo ich hier gelandet, ja, Geld macht geil wie ein Kaminscher zum Glück. Ich hasse Flieder und wir überbrücken die Katatonia. Cleaner mit Diamant, Fahrrad oder Mifa. Lies mal, dieser Kopf kann abführend wirken. Rein, weil der Kaugummipapier immer wegschmeißt. So wie Krautzone im Sommer riecht nach Patchouli und Müll. Und wenn Kinder uns fragen, wer die Welt getötet hat, Bullet Farm und Arm. Wir haben Kaugummis und Cops gemeinsam. Kann abführend wirken wie eine Zoo für Sex auf deinem Schwangerschaftstest oder einfach nur Fett. Schreib dir das aus Lineal, verdammt wie Mad Max. Und immer wenn sie bei Vollmond nach dreckischer alte Sprache aus Büchern lernt, gibt es an speziellen Stellen Wind von der Welt. Den Wind von der Welt. Ein spezielles Album deiner Lieblingsband. Die Sprache anwende ich das Stand. Und sie weiß, sie wird mir nie mehr Miete begegnen. Denn ich lebe eins für tausende Leben. Erklär es mit meiner Ab- und Anwesenheit und dem Geruch einer ausgehenden Kerze. Ich gehe durch die Stadt wie Blut deines Herzens. Am Horizont geben sich Blitze die Hand. Will lieben, doch erhebe keinen Anspruch darauf, daran. Doch das Einzigste, was mir heute noch an Ohren zieht, ist mein Headset. Ich brauch kein schönes Leben, in 30 Sekunden zu verblühen. Menschen wie ich wundern sich als Kanonenfutter erschaffen, gebrüht. Doch es gibt keine Kanonen mehr, die uns verschießen. Ein Pellet zum Spiel für die Telemetrie. Selten so wie Beavis. Yeah. Für die Telemetrie selten so viel wie ein Beavis. Ein Kilo Beavis. Kilo Schuhe, need this. You need Beavis. Für die Eidechsen-Bypässe, du musst die Chance nutzen, wie eine Spinne eine Fliege ins Netz fällt. Ich mein, du nagelst und haust dir auf den Daumen, ja, allein deswegen. Chancen nutzen, Mann, keine Fingernägel lackieren.